Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Hier ist Radio Köln Düsseldorf, das Sprachrohr der Generationen. Frühling lässt sein blaues Band wieder durch die Lüfte flattern, Straßenbaumaschinen rattern. Doch Studenten lesen Kant. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder einmal die Bürgerfunkgruppe Radio Köln Düsseldorf. Am Mikrofon begrüßt Sie Horst Landau. Ja, wir leben in einer unruhigen Zeit. Überall um uns her ist es laut und hektisch und viele scheinbare Sicherheiten werden von heute auf morgen in Frage gestellt oder brechen sogar weg. Und doch wird es Frühling und es gibt hier und da kleine Inseln der Ruhe und des Nachdenkens und Fühlens. In diesem Sinne haben wir heute für Sie ein kleines neues Programm vorbereitet. Barbara Bohmeier liest ein paar Frühlingsgedichte, passend zur Jahreszeit. Barbara Baumann interviewt die Leiterin des Düsseldorfer Sockentheaters, Frau Evelyn Arndt. Ich selbst lese und interpretiere ein Gedicht des mittelalterlichen Dichters Walter von der Vogelweide, in welchem er auf einem Steine sitzt, Bein mit Beine deckt und dabei nachdenkt, buchstäblich über Gott und die Welt. Und schließlich geht Rainer Grunter noch auf aktuelle Kulturtermine ein. Doch nun erst ein bisschen Musik. Auch wenn Sie es noch nicht so recht bemerkt haben sollten, am 20. März war bereits der astronomische Frühlingsanfang. Also höchste Zeit, ihn mit ein paar kleinen Gedichten einzuläuten. Hören Sie bitte Barbara Bohmeier. Frühlingsahnung? Nein, Ahnung, das war gestern. Nicht Ahnung, sondern Gewissheit. Am Sonntag, den 20. März 2016, war kalendarisch Frühlingsanfang. Gleichzeitig auch Weltgeschichtentag, Palmsonntag, Internationaler Kinder- und Jugendtheatertag, Tag der Frankophonie und Internationaler Tag des Glücks. Sie sehen, zum Frühlingsanfang ist jede Menge los. Wir wollen Sie heute überraschen mit ein paar Frühlingsgedichttexten. Hermann Löns. Hoch oben von dem Eichenast eine bunte Meise läutet. Ein fröhliches Lied, ein helles Lied. Ich weiß auch, was es bedeutet. Es schmilzt der Schnee, es kommt das Gras, die Blumen werden blühen. Es wird die ganze weite Welt in Frühlingsfarben glühen. Die Meise läutet den Frühling ein. Ich habe es schon lange vernommen. Er ist zu mir bei Eis und Schnee mit Singen und Klingen gekommen. Frühling übers Jahr von Johann Wolfgang von Goethe. Das Beet schon lockert sich's in die Höh. Da wanken Glöckchen so weiß wie Schnee. Safran entfaltet gewaltige Glut. Smaragden keimt es und keimt wie Glut. Primeln stolzieren so naseweiß. Schalkhafte Veilchen versteckt mit Fleiß. Was auch alles da regt und schwebt, genug, der Frühling, er wirkt und lebt. Frühlingsahnung von Christian Morgenstern. Rosa Wölkchen überm Wald, wissen noch vom Abendrot dahinter. Überwunden ist der Winter, Frühling kommt nun bald. Unterm Monde silberweiß zwischen Wipfeln, schwarz und kraus, flügelt eine Fledermaus ihren ersten Kreis. Rosa Wölkchen überm Wald, wissen noch vom Abendrot dahinter. Überwunden ist der Winter, Frühling kommt nun bald. Mascha Kalecko. Das Veilchen zart und violett war Ehrengast auf dem Bankett. Und jeder rühmte seine Tugend und seine Schönheit, seine Jugend. Das Veilchen drauf mit scheuer Miene, ihr lobt mich mehr als ich verdiene. Doch eine Tugend, die mich ziert, die habt ihr alle ignoriert. Verbeugte sich nach edlem Brauch und sprach, bescheiden bin ich auch. Down on the west coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you've got the music, you've got the music in you, don't you? Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you. Thank you. Und nun hören Sie Barbara Baumann im Interview mit der Leiterin des Düsseldorfer Sockentheaters, Frau Evelyn Arndt. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um Handpuppen, die aus Socken gefertigt sind. Wie vorangekündigt habe ich ja heute Evelyn Arndt, die Puppenspielerin, im Studio. Hallo Evelyn, schön, dass du den Weg ins Studio gefunden hast. Hallo. Evelyn, du bist ja gelernte Puppenspielerin. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu erlernen oder zu studieren? Ich habe früher im Kulturbetrieb in Berlin gearbeitet, habe auf der Insel der Jugend, das war ein sogenannter Jugendclub, Veranstaltungen organisiert. Wir haben die vorbereitet und durchgeführt und in meiner Verantwortung lag unter anderem eine Veranstaltungsreihe, die hieß Familiencafé. Und da habe ich Kindertheater gesehen und in dem Fall Puppentheater, das fand ich phänomenal. So gutes Schauspiel, konnte ich mich kaum erinnern, bis dahin gesehen zu haben. Das war wirklich sehr, sehr gut und erst einige Zeit später habe ich erfahren, dass es eine Ausbildung dazu auch in Berlin gibt. So, und erst viele Jahre später habe ich die dann auch mir das mal genau angeschaut und habe mich dann dafür beworben. Ja, Puppenspiel ist für mich eine faszinierende Sache. Man belebt etwas, was eindeutig nicht lebt und schafft es mit dem Nichtlebenden, menschliche Gefühle auszudrücken, Situationen und Gedanken nachzuspüren, zu philosophieren. Und das ist so ein bisschen schizophren, nicht? Man nimmt etwas, was nicht lebt, um das dem Lebendigen sozusagen Ausdruck zu verleihen. Das finde ich immer noch einen unglaublich interessanten Prozess. Haucht zu einem Wesen irgendwie Leben ein, ne? Ja, na klar. Wie du eben erwähnt hast, hast du das ja studiert. Und zwar in Berlin bei der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Mhm. Wie sah denn so ein Studiengang aus? Also fangen wir mal ganz von vorne an. Also man bewirbt sich dort, hat erstmal einen Eignungstest. Wenn man den bestanden hat, gibt es eine Prüfung. Wenn man die bestanden hat, ist man aufgenommen. Dann hat man ein 2-jähriges Grundstudium und dann nochmal ein 2-jähriges Hauptstudium. Und ich habe dann noch ein Jahr rangehangen, weil ich da schon Engagements hatte, nicht mehr geschafft habe zu machen und hatte dann also auch noch ein Jahr die Freiheit, meine Abschlussarbeit zu schreiben. Und das traf sich ganz gut. Außerdem ein schöner Zustand, ne? Studentin zu sein. So. Aber erwähnen sollten wir auch, dass du auch deine Puppen selber baust. Ja, teilweise. Also wenn ich ein Budget dafür habe, lasse ich das durch Leute bauen, die das besser können, die sich darauf spezialisiert haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich sie natürlich selber bauen. Aber es gibt Leute, die es echt besser können. Evelyn, deine Puppen sehen klasse aus. Danke. Im Jahr 2000 bist du ja nach Düsseldorf gezogen und hast dann hier einige Engagements gehabt, unter anderem beim Forum Freiem Theater, Junge Schauspielhaus. Kannst du uns da ein bisschen drüber erzählen? Ja, also ich bin nicht nach Düsseldorf gekommen, weil ich unbedingt herkommen wollte, sondern weil mein Mann hier innerhalb seiner Firma was machen konnte, was ihn mehr interessiert hat. Und es sollte 2-3 Jahre dauern. Da habe ich dann erstmal am Anfang mich gar nicht so richtig eingelassen, wo ich dachte, na ja, 2-3 Jahre, dann bist du wieder weg. Ich war also mehr in Berlin als hier. Aber die 3 Jahre gingen vorbei und ich hatte dann schon mein erstes Engagement, wie du schon sagst, und zwar im Theater Mini Art in Bethburg-Hau, das ist am Niederrhein. Es ist ein kleines, sehr feines deutsch-niederländisches Kindertheater. Und dort habe ich halt 2 Produktionen gemacht mit den beiden, die das Theater leiten, mit Krischa Ola und Chef van der Linden. Und das war eine ganz interessante Arbeit. Ich habe halt Kindertheater mal kennengelernt, weil innerhalb meiner Ausbildung hatte ich nie irgendwas mit Kindertheater zu tun. Ja, auch wenn ich Puppenspielerin dort halt studiert habe, das ist nicht zwangsläufig. Nur die Leute, die das ganz besonders wollen oder die jetzt einen Dozenten haben, der so in diese Richtung tendiert. Aber ich bin damit nicht in Berührung gekommen, in Theater, Puppentheater für Kinder. Und dann ergaben sich halt noch mehr Sachen. Dann habe ich meine erste Arbeit gemacht in Koproduktion mit dem FFT. Und so ist dann eine Produktion zur anderen gekommen. Später habe ich auch in Köln gearbeitet mit der Gruppe Futur 3. Später mit Svetlana Fura, ist auch eine Kölner Regisseurin mit russischen Wurzeln. Und Später habe ich mit dem Helios-Theater in Hamm in Westfalen auch gearbeitet. Das heißt, ich war dann sehr viel unterwegs, habe auch mit so einem kleinen Theater in Krefeld gearbeitet und habe zwischendurch immer meine eigenen Sachen gemacht oder bei Produktionen von befreundeten Künstlern am FFT mitgewirkt, ne? In ganz vielfältiger Weise. Performance, Schauspiel, auch Puppenspiel. Habe mehr und mehr eben auch mich mit der Regie angefreundet. Die Regie für Puppenspiel ist auch so eine ganz spezielle Sache, weil da gibt es nicht viele Leute, die das machen. Das schloss sich, glaube ich, im Jungen Schauspielhaus an, ne? Mit dem Mondei, dass du auch Regie übernommen hast, ne? Ja, auch. Auf alle Fälle zusammen mit Kirstin Hess, die damals Dramaturgin und auch Regisseurin am Jungen Schauspielhaus war. Und wir haben zusammen das Mondei gemacht, das erste Theaterstück für die Allerkleinsten, für Kinder ab 2 Jahre. Das haben wir zusammen im Jungen Schauspielhaus gemacht und das hat auch einen sehr schönen Erfolg gehabt. Also einmal hier innerhalb der Stadt, das ist sehr dankbar angenommen worden, hat sehr viele Vorstellungen gehabt und immer noch mal angefragt worden. Und es schloss sich auch eine Reise ins Ausland an. Ja, mehrere. Also sie waren in der Türkei gewesen. Wir waren auch in Dresden beim zweiten nationalen Theater für die Allerkleinsten Festival. Ja, und ich glaube, die Krönung dieser Reisetätigkeit mit dem Mondei war auf alle Fälle beim Winterfestival in Seoul in Südkorea. Das war wirklich was ganz besonders Schönes und so eine ganz andere Kultur. Und das ist total spannend zu zeigen, also zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren, mit so einem ganz anderen kulturellen Hintergrund in Asien. Das war schön, es war sehr befreiend, weil die sehr viel gelacht haben, besonders die Frauen, weil die beiden Darsteller, also eine Frau und ein Mann waren, spielte da auch die Geschlechterbeziehung eine Rolle und die wurde anders wahrgenommen dort in Südkorea, als wir das hier so kannten. Wir hätten es vielleicht als selbstverständlicher aufgenommen, als es dort der Fall war. Es wurde besondererweise bemerkt. Kann man sagen, andere Länder, andere Kulturen, ne? Ja, klar, andere Sitten. Driving in a fast lane, come my marker sign. The empty seat beside me keeps you on my mind. Living in a heartache is never something I perceive. Thank you. Weiter geht es nun mit dem Interview von Barbara Baumann mit Evelyn Arndt vom Düsseldorfer Sockentheater. Evelyn, du hast aber noch eine andere Liebe, und zwar das Sockentheater. Ja, genau. Vor fast 10 Jahren habe ich am einem schönen Wintertag einen Anruf bekommen von einer älteren Dame. Es war eine Seniorin und sie stellte sich vor, dass sie mit anderen Senioren am Jungen Schauspielhaus ein Projekt ins Leben gerufen hätte. Und ob ich denn nicht mal Lust hätte, dazu zu kommen. Sie suchen eine Regisseurin für ein neu zu gründendes Puppentheater. Und das würde Sockentheater heißen und sich mit Sockentheater, mit darstellenden Socken sozusagen, beschäftigen. Ja, und das fand ich, hörte sich interessant an. Ist auch unter der Schirmherrschaft der evangelischen Erwachsenenbildung Nordrhein ins Leben gerufen worden. Und Besonderes möchte ich da die Karin Nell erwähnen, die das Projekt immer auch wieder unterstützt hat und uns neue Richtungen, Anstöße gegeben hat, uns in bestimmten Richtungen mal umzuschauen. Ja, mittlerweile blicken wir ja auf 10 Jahre zurück. Ja. Und haben einige Produktionen hinter uns. Ja, genau. Und eine der schwierigsten war, glaube ich, Hamlet. Ja, aber es war wirklich eine große Herausforderung, die den Rahmen ab und zu mal gesprengt hat und auch unsere aller Geduld und auch bis an die Grenzen der Fähigkeiten ging. Und ja, aber auch ein sehr lohnenswertes Projekt. Ja, wir sollten aber vielleicht noch erwähnen, bei diesem Projekt handelt es sich nicht also um Kindertheater, sondern die Mitstreiter sind alles Senioren, die unter deiner Regie agieren. Mhm. Das war doch für die, glaube ich, auch eine besondere Herausforderung. Ja, ich denke, die meisten. Also einmal ist es besonders interessant und schön, mit Senioren oder Leuten, die schon gestanden im Leben stehen, Kindertheater zu machen. Weil wenn man vor kindlichem Publikum spielt, ist das ganz, was ganz Besonderes, wenn da die Großeltern oder sogar Urgroßelterngeneration da vorne steht, für die Kinder etwas macht und danach denen auch noch Gelegenheit gibt, mit ihnen zu reden, mit den Puppen zu spielen, das alles mal zusammen auszuprobieren. Das ist sehr bereichernd, denke ich, für alle Seiten. Evelyn, was hast du denn für die Zukunft mit dem Sockentheater geplant? Braucht ihr da noch Unterstützung? Ja, Sockentheater hat bisher, glaube ich, 8 oder 9 Produktionen gemacht. Außer Hamlet auch noch zum Beispiel Die Abenteuer des Baron von Münchhausen oder ein zeitgenössisches Kinderbuch Wolfssein. Das haben wir mal inszeniert, zusammen von Bettina Wegenast. Oder vom Düsseldorfer Autor Martin Baltscheid haben wir die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, mal umgesetzt, vor längerer Zeit. Das war eines unserer ersten Projekte und das haben wir sicherlich auch mit am meisten gespielt, weil das echt ein Dauerbrenner ist hier in Düsseldorf. Ja, wir wollen, nachdem wir sozusagen einen Ausflug auch zum Erwachsenenpublikum immer wieder mal gemacht haben, wollen wir jetzt wieder uns mehr so auf die Kinder im älteren Kindergartenalter und jüngeren Grundschulalter konzentrieren und ein Stück machen, was für diese Altersgruppe so angemessen ist. Und mal schauen, was uns da so über den Weg läuft. Wir haben da oder dort schon ein paar Ideen, aber das ist ja so, über ungelegte Eier sollte man nicht so intensiv sprechen. Suchst du denn noch Mitstreiter? Ja, suchen wir. Also momentan gab es einen kleinen Umbruch im Sockentheater. Einige Herrschaften haben sich neuen Projekten zugewandt oder haben sich aus Alters- oder Krankheitsgründen sozusagen zurückgezogen. Und das ist eben auch eine Möglichkeit zu schauen, ja, wer hat denn Lust? Wer interessiert sich, ist rüstig genug, hat Interesse an Kultur und Kunst und hat wirklich auch den Zeitraum, sich mindestens einmal in der Woche zu treffen mit Leuten, die auch daran Lust haben und zusammen eine Gemeinschaft zu bilden, weil das ist natürlich auch wichtig. Man ist dann wirklich eine Theatergruppe mit allen Höhen und Tiefen und das ist aber meiner Meinung nach eine sehr schöne und lohnende Aufgabe, weil was ist schöner, als da zu stehen und dem verspielten inneren Kind da eben wirklich auch ein Ventil zu geben und zu sagen, da, los, hier, spielen. Wenn man Näheres wissen möchte, wie kann man dich erreichen? Ja, wunderbar, über unsere Webseite www.sockentheater.de. Da sind wir super zu erreichen. Oder man schreibt ans Junge Schauspielhaus, an das Sockentheater Münsterstraße 446 in Düsseldorf-Rath 402 37. glaube ich. Am besten nochmal nachgucken. Leider sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich freue mich, Evelyn, nochmals, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir für deine Produktion weiterhin viel Erfolg und viel Glück. Vielen Dank. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Heute möchte ich, Horst Landau, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem Gedicht konfrontieren, über das ich ein wenig nachgedacht habe. Hier das Gedicht, zunächst im Original, wie es Walter von der Vogelweide vorgetragen haben könnte. Ich saß auf eme Steine und dachte Bein mit Beine. Darauf saß ich den Ellenbogen. Ich hätt in meine Hand gesmoggen, das Kinn und ein min Wange. Da dacht ich mir viel ange, wie man zerwälte sollte leben. Der keinen Rat konnt ich geben, wie man drü Ding erwürbe, der keines nicht verdürbe. Die zwei sind Ehre und fahrende Gurt, das dick einander Schaden tut. Das dritte ist Gottes Hulde, der Zweier Übergulde. Die wollt ich gern in einen schrien. Ja, leider, dessen mag nicht gesehen, dass Gurt und weltlich Ehre und Gottes Hulde mehre zusammen in ein Herze kommen. Stieg und Wege sind ihn benommen, Untrüf ist in der Saße, Gewalt fährt auf der Straße, Friede und Recht sind sehr wund, die drü enthammet geleitest nicht, die zwei entwerden eh gesund. Es ist ein Gedicht über das Nachdenken. Und es versucht, eine wichtige Lebensfrage zu klären. Doch bietet es eine Lösung? Walter von der Vogelweide hat dieses Gedicht vor über 800 Jahren geschrieben, wahrscheinlich im Jahr 1198, in einer Zeit des Umbruchs, in der Deutschland von Kriegen und Machtkämpfen unterschiedlicher Fürsten erschüttert wurde und in der Reisende von Räubern und Wegelagern bedroht wurden. Und jetzt ein paar Erläuterungen anhand der einzelnen Abschnitte des Gedichts, übertragen in heutiges Deutsch. Ich saß auf einem Steine und deckte Bein mit Beine. Darauf der Ellenbogen stand, es schmiegte sich in meine Hand das Kinn und meine Wange. Da schildert Walter also sich selbst in der Pose des Nachdenkens. Und etwa ein Jahrhundert später hat ihn ein Miniaturmaler der großen Heidelberger Liederhandschrift genau so dargestellt, also mit schräg geneigtem Kopf, die Wange in seine linke Hand gestützt, während der Ellenbogen auf dem linken Knie ruht, das über das rechte Bein gelegt ist. Walters rechte Hand hält ein Manuskript und an dem Stein, auf dem er sitzt, lehnt ein Schwert, das ihn als Ritter kennzeichnet. Über ihm schwebt ein Wappen mit einem Vogel im Käfig. Nun weiter mit dem Gedicht. Da dachte ich ziemlich lange dem Weltlauf nach und irdischem Heil. Doch wurde mir kein Rat zuteil, wie man drei Ding erwürbe, das ihrer keins verdürbe. Zwei Ding sind Ehe und weltlich Gut, das oft einander Schaden tut. Das dritt ist Gottes Segen, den beiden überlegen, die hätte ich gern in einen Schrein. Über den Weltlauf, über den Walter da nachdenkt, erfährt man hier noch nichts. Er konzentriert sich auf seine privaten Wünsche, Ansehen bei den Mitmenschen, Wohlstand und den Segen Gottes. Weiter mit dem Gedicht. Doch kann es leider nimmer sein, dass Gottes Segen kehre mit Reichtum und mit Ehre zusammen ein ins gleiche Herz. Sie finden Hemmung allerwärts. In diesem Abschnitt wiederholt Walter seine Wünsche und stellt fest, dass deren Erfüllung erheblich bedroht ist, denn Untreue liegt im Hinterhalt, kein Weg ist sicher vor Gewalt, Friede und Recht sind krank und wund, und werden die nicht erst gesunden, wird niemand sein, der all dies gut gefunden. Sind wir heute vielleicht in einer ähnlichen Situation wie Walter? Nicht nur wie er auf Deutschland beschränkt, sondern in einem viel weiteren, nämlich weltweiten Sinne. Friede und Recht sind krank und wund. Wie kann da jemand all das, wonach er sich sehnt, bekommen und womöglich mit gutem Gewissen genießen? Wie verträgt sich unser Wohlstand mit der Armut im größten Teil der Welt? Und was müssten wir tun, um Gottes segenswürdig zu sein? Während ich mich all dies frage, sitze ich nicht auf einem Stein wie Walter, sondern an meinem Schreibtisch und überlege, Friede und Recht sind sehre wund. Frieden und Gerechtigkeit, was könnte ich, was könnten wir dafür tun? Ich weiß es leider ebenso wenig wie Walter seinerzeit, aber ich denke manchmal darüber nach. Sie auch? Glaub mir, irgendwann wird die Liebe regieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Zeit lässt die Wunden heilen. Du bist genau wie ich und nicht allein. Ich bin nah bei dir. Gemeinsam schaffen wir Großes hier. Das Spiel der Spiele steht bereit. Schalt alles in dir ein, es ist soweit. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside side and I find some peace of mind, yeah, yeah. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside side and I find some peace of mind. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Blow. Let these clouds lay low as I land with my feet on the ground and go, go, go. My destiny I need to know, chasing dreams, which way will I wind blow? Watching this, but I can't let go, just want to watch your kingdom grow. No one thing as I run up rainbows, my pain glows, only the insane know. Out of days on the moon as the wolf cry moans, in the middle of the darkness I found my zone. You my love are never alone, even when you're so very far from home. Sag mir, wie lang wir noch hier stehen, bis wir endlich so weit sind, dass wir uns in die Augen sehen. Zeig mir, dass es anders geht, lass uns zusammen singen, bis uns die Welt zu Füßen liegt. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst, zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Oh, oh, oh, oh. weiß genau, dass alles besser werden kann. Wenn ich ganz fest dran glaub, dann schaff ich es irgendwann. All of my life I've been running from the knife. Under the gun I know I got this light. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zum Schluss noch einige aktuelle Termine zum Frühlingsanfang, mitgeteilt von Rainer Grunther. Wir haben Frühlingszeit in Düsseldorf und Frühlingszeit ist die Zeit der Aktionen. Und bei meinem Surfen durch das Internet habe ich viele, viele spannende Sachen gesehen, die mit Sicherheit auch Ihnen Spaß machen würden und auch eine gewisse Eigeninitiative erfordern. Vielleicht begeben Sie sich einmal auf die Seite der Stadt Düsseldorf, denn dort habe ich zwei interessante Dinge gefunden. Zum einen bildet die Stadt Düsseldorf ein sogenanntes Restaurierungsteam. Dieses Restaurierungsteam hat die Aufgabe, schöne Dinge wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Flohmarktsachen, aber auch richtige Kunstwerke. Für jeden, der Interesse hat, kann er sich einmal auf der Internetseite der Stadt Düsseldorf dort beim Restaurierungsteam anmelden. Ein anderes Highlight auf der Internetseite ist die Bildung einer Bürgerbühne durch das Schauspielhaus Düsseldorf. Das Schauspielhaus Düsseldorf beabsichtigt, den Bürger der Stadt Düsseldorf auf die Bühne zu holen. Mit eigenen Stücken, mit fremden Stücken, auch in Begleitung der professionellen Schauspieler. Für jemanden, der also in sich spürt, dass er ein gewisses schauspielerisches Talent hat, kann sich ebenfalls über die Internetseite der Stadt Düsseldorf bei der Bürgerbühne anmelden. Auch die Musik kommt im Frühjahr nicht zu kurz. Zum einen haben wir in Düsseldorf endlich mal wieder einen richtigen Weltstar zu Gast. Am 28. Mai tritt der letzte Beatle, Paul McCartney, in der Esprit Arena auf. Vom 20. Mai bis zum 6. Juni feiert Düsseldorf das Robert-Schumann-Fest, einen ihrer berühmtesten und bekanntesten Bürger aus dem Bereich der Komponisten. Innerhalb der Musik finden wir auch im Opernhaus Aida, die fast den gesamten Frühjahr und das gesamte Sommer über dort gegeben wird. Ausstellungen kommen auch nicht zu kurz. Die Nacht der Museen lädt am Samstag, den 9. April, die Düsseldorfer Bürger dazu ein, sich einmal rund um die Uhr im Museum umzuschauen. Und eine sehr interessante Ausstellung beginnt ab dem 29.04., nämlich Plastikikonen. Plastikikonen, dazu gehören zum Beispiel auch Schreibmaschinen, können ab dem 29.04. im NRW-Forum besichtigt werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, denn das war nur ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen Angebot der Stadt Düsseldorf im Frühjahr. No. Das war wieder eine Sendung von Radio KÖ Düsseldorf, technisch betreut von Volker Knippenberg. Es wirkten mit Barbara Bohmeier, Barbara Baumann, Rainer Grünter sowie ihr Horst Landau, der sich jetzt am Mikrofon von Ihnen verabschiedet. Schönen Abend noch und gute Nacht. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, hier unsere E-Mail-Adresse radioKÖ@gmx.de. Radio KÖ in einem Wort und mit OE. Once in my life, I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me, I'm not alone anymore. Once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Mine, you can't take it. Long as I know I got love, I can make it. For once in my life, I got someone. For once in my life, I found someone. For once in my life, I got someone who needs me. Sekunden. Oft reicht schon ein kurzer Blick. Oft ist es nur ein Wort, ein kurzer Gruß zurück. Vielleicht ein Sonnenstrahl, ein Licht in der Dunkelheit. Vielleicht eine Handvoll Zeit.